Einleitung. Dieses Buch ist ein bisschen wie mein Kopf. Laut, bunt, chaotisch, aber voll mit kreativen Ideen und kleinen Alltagsüberlebensstrategien. Es ist kein Fachbuch, kein Ratgeber, kein »So machst du es richtig«. Es ist ein Mitmachbuch, ein Durchatmebuch, ein »Ich bin nicht allein« Buch. Ich bin selbst Mama mit ADHS und ich habe Kinder mit ADHS. Wenn du jetzt schon müde bist, ich sehe dich. Du wirst hier Checklisten finden, die du abhaken kannst, aber nicht musst. Seiten zum Ausmalen, wenn dein Kopf zu voll ist. Einträge, die dich zum Lachen bringen oder zum Nicken. Du darfst hier kritzeln, ankreuzen, weitermachen, weglegen, wiederkommen. Dieses Buch ist nicht perfekt und du musst es auch nicht sein. Wichtigste Info auf einen Blick, das, was ich dir mitgeben will. Dein Kind ist nicht das Problem. Es wird Herausforderungen geben. Es wird vielleicht nicht alle deine Erwartungen erfüllen, aber ihr seid gut, so wie ihr seid, dein Kind und du. Dein Kind braucht deinen liebevollen Blick, nicht deine Korrektur. Ab heute darfst du anfangen, anders hinzuschauen. Kleiner Sprachhinweis vorab. Mal schreibe ich der Therapeut, mal die Ärztin, mal ganz anders. Das ist keine politische Botschaft, sondern einfach Laune, Stil und Lesefluss. Bitte nicht zu ernst nehmen, gemeint sind immer alle. Und ja, an ein paar Stellen wirst du merken, was ich denke. Keine Sorge, das passiert nicht ständig. Aber wenn, dann meine ich es auch so. Ich darf das. Ist ja mein Buch. Hehe.